Mama, ist das ein Penner? Aber Danny, man sagt nicht Penner zu diesen Leuten. Das sind... Du meine Güte, sie sind ja voller Blut. Schämen Sie sich nicht? Hier spielen schließlich auch Kinder. Komm, Danny, schnell nach Hause. Wir wollen dir die Hände waschen. Also, diese Säufer, das nimmt wirklich Überhand. Mama, was sind Säufer? Leute wie dieser da. Nichtsnutze, wie dein Vater. Oh, wo bin ich? Wie dein Vater. Das war's fürs Erste. Ich habe genug gehört und wecke ihn jetzt auf. Aber Jacques, er beginnt doch gerade erst, sich zu erinnern. Das Gedächtnis ist ein fragiler Ort und der Bewusstseinszustand, in dem Nick sich momentan befindet, ist nicht sonderlich stabil. Um größeren Schaden von ihm abzuwenden, sollten wir besonnen handeln. Wo bin ich? Was? Hallo Nick, du bist aus der Hypnose erwacht. Und? War etwas Brauchbares dabei? In der Tat. Ich muss unverzüglich aufbrechen und der Agency Bericht erstatten. Vicky, es wäre das Beste, wenn er die Handschellen weiterhin tragen würde. Ist er denn gefährlich? Was gibt's denn da zu flüstern? Wohl eher eine Gefahr für sich selbst. Ich muss los. Keine Angst, Vicky. Ich werde so schnell wie möglich Hilfe schicken. Nick, wie geht es dir? Ja, schon besser. Die Gedanken werden langsam klarer. Jacques schien sich große Sorgen zu machen. Diese Seelenklempner suchen doch immer nur Probleme. Weißt du, was ich nicht verstehe? Nee. Warum wir? Position erreicht! Wie sieht es an der Hintertür aus? Verstanden. Sind gleich in Stellung. Du hast gesagt, wir sind auf dem Bike und wir sind auf dem Weg zum Cycle Club. War noch jemand bei dir? Nicht, dass ich wüsste. Haben die Hintertür erreicht. Versuchen sie zu öffnen. Roger! Versuch dich zu erinnern, Nick. Wer war bei dir? Ich weiß es nicht. Verdammt! Aber warte mal. Da war doch noch jemand. Ich war nicht allein. Was war das? Ich weiß nicht. Nick, konzentrier dich. Wer war bei dir? Ich weiß nur noch, dass... Verdammt! Mach mich los! Vierter Stock, Apartment 403. Sind gleich drin. Aber Nick, Jacques hat doch gesagt... Mach mich sofort los, dieser Bastard. Ich bring ihn um. Los rein! Legt beide um! Beruhige dich, ich darf dich nicht losmachen. Vicky, schnell die Schlüssel! Telegramm für Sie. Die Scorpion, schieß durch die Tür! Ah! Um Himmels Willen, Vicky, mach mich los! Ich mach ja schon! Na, wollt ihr noch mehr? Kommt doch rein, ich leg euch alle um! Verflucht! Ah, Nick! Ich schlitz dich auf, du Schlampe! Du Mistviest! Ah! Die Kette! Schnell, die Feuertreppe! Nick, wer war bei dir? Es war Jacques.